Schatten ihrem Grund. Du beugst den Hals umsonst, die Ehre, die du meinst. Die Ehre ist doch der Gott, für den du alles, alles leidest. Du beugst den Hals umsonst, die Ehre ist doch der Gott.